In der DVRK wird die Aktion zur Beseitigung der Dürreschäden erfolgreich durchgeführt. Dank des aufopferungsvollen Einsatzes der Armee und des Volkes, die die Macht des großen Zusammenschlusses von Armee und Volk demonstrieren, wurden vom 25. bis 29. Juni landesweit mehr als 80.000 Hektar Reis- und Ackerfelder genügend bewässert. Im Bezirk Nordhuanghe räumen die Armeeangehörigen der Sicherung der Wasserquelle den Vorrang ein, setzen die Fahrzeuge von allen Arten, Motoren, Pumpen und Beregnungsanlagen in volle Auslastung und pumpen täglich tausende Kubikmeter Wasser, sodass in alle Felder das Lebenswasser einfließen kann. Im Bezirk Südpyongan gruben die Armeeangehörigen über 500 Wasserbecken und 1400 Brunnen und erledigten den Bau der Dutzende die langen Wasserwege und die Erweiterung der Wasserwege in Hunderte die lange Strecke. Die Bauern und Hausfrauen der Bezirke Südhwanghae, Nordpyongan und Nordhamgyong und die Mitarbeiter und Helfer der Ministerien und zentralen Institutionen, wie des staatlichen Plankomitees, des Ministeriums für Maschinenbau und des Ministeriums für Landespflege und Umweltschutz, die für die Dürrebekämpfung eingesetzt wurden, erfüllen jeden Tag ihren Bewässerungsplan.